Hallo, meine Magic Man. Ich hatte euch ja im Video von heute Morgen noch ein Knallerthema angekündigt. Deswegen bin ich auch nur auf einem Teil des Bildschirms. Auf dem anderen Bildschirm habe ich gleich das spannende Thema. Und zwar ist das so, dass mir vor Jahren mal eine Freundin meiner letzten Ex-Freundin, wir hatten auch mal ein Gespräch, ich war mit den Hunden draußen und sie war zu Besuch bei meiner Freundin mit den Pferden. Meine Freundin ist mit den Pferden abgedampft, sodass ich kurz mal mit ihr so ein bisschen schnacken konnte. Und irgendwie ging das Gespräch auch wieder Mann-Frau-Dynamik, weil es ist ja so ein allgegenwärtiges Thema. Das ist ja, ne, wisst ihr ja selbst, bewegt alles. Wenn man es verstanden hat, bewegt es gar nichts mehr. Jedenfalls erzählte sie mir von, ja, sie würde sich das ja alles gar nicht so kompliziert machen und sie würde gar nicht verstehen, was die Frauen für Schwierigkeiten haben mit ihrem Typen, es sei alles ganz einfach. Und dann erzählte sie mir von dem Buch, das sie gelesen hatte, und zwar das Uschi-Prinzip. Und so habe ich mir jetzt nicht, das ist jetzt, wann haben wir das Gespräch geführt? 2014? Und jetzt ist mir das irgendwann mal wieder eingefallen, dass wir darüber gesprochen hatten, und jetzt hatte ich mal kurz die Zeit, einfach mal zu googeln, was ist denn dieses Uschi-Prinzip? Das ist ein Taschenbuch, und da gibt es bei Google eine interessante Leseprobe. Und die möchte ich mir jetzt mal gemeinsam mit euch anschauen, damit ihr und wir gemeinsam und alle verstehen können, was da los ist. Ich habe mir das Buch übrigens auch bestellt bei Amazon. Also ich hoffe, dass es hier drin ist. Ach, packen wir gleich aus. Macht jetzt viel zu viel Krach. Kimi schläft gerade. Ja, so, dann blende ich das mal ein. Hallo, Maike Rentsch-Bergner. Bindestrich Doppelname. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Uschi-Prinzip, von allem nur das Beste. Also das ist jetzt hier die kostenlose Leseprobe. Die kann man bei Google, kann jeder einsehen, der danach eingibt, der kann das, könnte eingeben, das Uschi-Prinzip, Leseprobe. Wie Frauen bekommen, was sie wollen und von allem nur das Beste. Okay, kann man ja erstmal so stehen lassen. Jeder will von allem nur das Beste und jeder will auch irgendwie bekommen, was er will. Ich meine, ja. Das ist erstmal so für mich völlig okay. Dies ist eine Leseprobe, nicht alle Seiten werden angezeigt. Okay, wunderbar. Jetzt geht's schon los. Und da müsst ihr auch mal richtig hinhören und richtig auch zwischen den Zeilen lesen. Also das, was da steht, reicht eigentlich. Eigentlich muss man gar nicht zwischen den Zeilen lesen. Es ist alles wunderbar beschrieben, wie diese Frau, diese Maike Rentsch-Bergner denkt und wie auch diese Freundin von meiner Ex-Freundin gedacht hat, die dieses Uschi-Prinzip so gelobt hat und dass man sich das Leben gar nicht so schwer machen muss. Und wenn man das jetzt mal nur diese Leseprobe gelesen hat, dann versteht man auch, was in diesen Köpfen vor sich geht. Okay, über dieses Buch. Uschis gelingt es scheinbar mühelos, die Männer nach ihrer Pfeife tanzen zu lassen. Uschis wissen, was Männer wollen und was sie selber wollen. Uschis machen es sich leicht und haben Erfolg damit. Kurz, keine intelligente Frau würde sich so verhalten, wie eine Uschi es tut. Und genau das ist ein Fehler. Maike Rentsch-Bergner hatte irgendwo das Single-Dasein satt und keine Lust mehr, die Getränkekästen selbst zu schleppen. Deshalb beschloss sie, ich will es lernen. Ich will glamourös und glücklich sein. Ich werde eine Uschi. Dachte, sie würde jetzt lernen, wie man die Getränkekästen selber schleppt. Aber nee, das will sie nicht lernen. Sie will glamourös und glücklich sein und eine Uschi werden. Und so schildert sie in diesem wunderbaren Buch ungeschminkt, Episode für Episode, wie das geht. Und wie sie als strahlende Uschi ihrem Leben eine überraschende Wende gab. Okay, soweit, so gut. Jetzt kommt hier die Inhaltsübersicht. Wie gesagt, sind nicht alle Seiten da, es ist nur eine Leseprobe, aber wenn man die Leseprobe gelesen hat, dann, ja, dann hat man schon mal auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick, was das damit auf sich hat und das sollte jedermann mal gehört haben. Und ich sage euch auch gleich vorweg, wenn ihr dieses Buch bei einer Freundin, einer potenziellen Frau, Freundin im Regal findet, Kimbi, Kimba, komm mal her bitte, großer Bär. Schluff, schluff, schluff. Hallo. Bleib mal hier. Mach mal Sitz hier. Da ist er, der Große. Großer. Oh, Kuschelkopf, ich bin gleich für dich da. Röchelbär. Lass mich hier das jetzt nochmal kurz hier. Weil das ist wirklich spannend. Glaube mir, es ist wirklich spannend. Ja, mein Bär. Ja, mein Bär. Wedelkopf. Mach mal Platz jetzt. Kimi. Mach mal. Nee, nee, nee. Na gut, ich muss ihm nebenbei ein bisschen den Kopf streicheln, aber so. Kann es das überhaupt geben? Einen einfachen Weg zum Wohlbefinden? Ich glaube nein. Und doch bin ich der festen Überzeugung, dass wir auf der Welt sind, um uns weiterzuentwickeln und dabei Spaß zu haben. Okay, ist erstmal okay. Ich verspreche keinen Glückskick, keinen Erfolg in 2 Stunden, auch nicht den Traummann, der für euer Glück zuständig ist. Ich verspreche euch nur mehr Spaß und Zufriedenheit für euer Leben. Was ich mir immer wünschte, war ein Buch, das irgendwie kein Ratgeber war und mir trotzdem Orientierung bot. Die Bibel, naja, irgendwie konkreter und aus meiner Lebenswelt sollte es schon sein. Und trotzdem, zu konkret mag ich es auch nicht. Also was denn nun? Irgendwie will sie es konkreter haben, aber konkret möchte sie es nun auch nicht haben. Also irgendwo so ein bisschen aus der Hokuspokus-Zwischenwelt, sage ich mal vorsichtig. So ein bisschen Fantasie soll in ihrer Lebenswelt schon noch bleiben. Und trotzdem, zu konkret mag ich es auch nicht. Ich mag es nicht, wenn mir jemand sagt, so oder so ist die Welt. Ja, aber warum denn nicht? Weil so ist doch die Welt. Das ist richtig und das ist falsch. Und schlimmer noch, wenn du dich an meine Ratschläge hältst, wird dir der Himmel auf Erden sicher sein. Kann sein, dass meine Abneigung gegen Ratschläge daher kommt, dass immer der Wachturm neben dem Teller lag, wenn ich meine Oma im Schwarzwald besuchte. Ich mag Ratschläge einfach nicht besonders. Was sie jetzt mit dem Wachturm neben dem Teller, verstehe ich nicht, aber darum geht es ja auch nicht. Und jetzt geht's weiter, jetzt wird spannend. Aber ich liebe Begleitung. Ich liebe es, wenn mir jemand die Hand hält, während ich mich in Abenteuer stürze. Sich mit mir berät, wenn ich nicht mehr weiter weiß und meine Irrungen und Wirrungen toleriert, wenn ich mal wieder mit dem Kopf durch die Wand will. Wie bitte? Also das ist, das finde ich, hat es in sich. Also sie möchte irgendwie was Konkretes, sie möchte konkrete Ratschläge, die eher aus ihrer Lebenswelt kommen, aber wenn sie dann doch zu sehr aus der Realität kommen, dann will sie von diesen Ratschlägen dann doch nichts wissen. Weil sie letztlich und endlich hier gerade sagt, dass sie will, dass ihre Irrungen und Wirrungen toleriert werden. Selbst wenn sie nicht mehr weiter weiß und wenn sie... Oh, Vorsicht, du machst sie gemütlich. Und wenn sie mit dem Kopf durch die Wand will. Also Irrungen und Wirrungen, das ist für mich quasi Sinnesschwäche. Also das, als ich das erste Mal gelesen habe, hat mich das geschockt. Und sie weiß also quasi, dass sie an Realitätsverzerrungen leidet und will aber dahingehend auch nicht in ihrer Weltanschauung korrigiert werden. Also ich weiß quasi, dass ich betrunken bin und will nicht mehr nüchtern werden. Und wenn ich weiter trinken will, weiß ich, dass es Schwachsinn ist, aber ich möchte einfach weiter trinken, weil ich das so möchte und ich möchte dabei auch nicht, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich mag Ratschläge einfach nicht besonders, sagt sie. So, selbstverständlich erwarte ich anschließend, wenn der Kopf zerschrammt ist, Trost, Mitleid und Verbandsmaterial. Aha. Also wenn ich möchte, mich meinen Irrungen und Wirrungen hingeben will, ich will mit dem Kopf durch die Wand, obwohl ich weiß, dass das, was ich will, eigentlich weder Hand und Fuß hat, oder sagen wir mehr Fuß als Hand, dass ich Ratschläge nicht mag, dass ich irgendwie einen konkreten Ratgeber aus der echten Lebenswelt will, aber irgendwie will ich auch überhaupt keinen Rat. Also es ist unglaublich. Ihr ahnt schon, was ich meine. Ich liebe Freundinnen. Sie sind meine Begleiterin auf dem Weg durchs Leben. Sie sind meine Weggefährtin beim Lernen. Ich habe ein paar sehr gute Freundinnen, die mit mir jederzeit durch dick und dünn gehen würden. Aber was mir zum vollkommenen Glück noch wünsche, war eine Art Freundin in Papierform. Okay. Aber eigentlich will sie auch... ist das diese Freundin in Papierform, ist nur so lange ihre Freundin in Papierform, solange sie sie nicht aus ihrer Traumwelt holt und ihr mal einen ordentlichen Schwung Realität verpasst. Das ist quasi das, was damit gesagt ist. Eine Warnung noch vorweg. Ich weiß auch nicht, was richtig oder falsch ist. Nö, das hat sie offenkundig hier dargestellt. Und das wird sie auch nie wissen. Ich kann euch nicht vorschreiben, was ihr aus eurem Leben machen sollt. Ihr seid diejenigen, die an jeder Wegeskreuzung wieder Entscheidungen treffen müsst. Ich kann euch einen Weg zeigen, das Ziel müsst ihr schon selbst bestimmen. Also nein, mal ganz ehrlich, du kannst niemandem einen Weg zeigen, weil du willst, dass deine Irrungen und Wirrungen toleriert werden. Ich beispielsweise würde nicht wollen, dass meine Irrungen und Wirrungen toleriert werden. Also ich würde mich freuen, wenn ich so verirrt und so verwirrt wäre, dass da irgendwer mal kommt und sagt zu mir, halt, stopp, setz dich da mal hin. So ist nicht. Weil darum und darum, hier ist deine Portion Realität, schluck sie runter. So, aber das, was sie hier sagt, ist also wirklich, ja, also das ist, sind Wahnvorstellungen. Das finde ich erschreckend und das wollte ich euch mal zeigen. Es ist auch gleichzeitig lustig. Also ihr müsst wissen, womit ihr es zu tun habt. Und wenn ihr eine Mädel kennenlernt und sie hat das Uschi-Prinzip in ihrem Bücherregal, dann habt ihr zumindest schon mal davon gehört und könnt dann entsprechend mit eurem mit den Irrungen und Wirrungen in eurem Kopf abwägen quasi, ob ihr hier nochmal ein zweites Date wollt. So. Hier kommt gleich auch nochmal eine interessante Sache. Dein neues Leben beginnt jetzt. Los geht's. So, war das hier? Ja, das ist schön. Jetzt ist Schluss mit der Jammerei. Ab sofort stürzt du dich ins Leben. Schluss mit den Herzensbrechern, Schluss mit deinen verzweifelten Blicken in den Spiegel. Du bist toll. Du bist eine Königin. Die Männer fliegen auf dich und holen dir die Sterne vom Firmament. Du hast Spaß. Du genießt das Leben. Du nimmst dir das, was dir zusteht. Sollen sich doch die Kerle um deine Gunst bemühen. Du rennst keinem mehr hinterher, nur weil er dir den Himmel auf Erden verspricht. Das Leben ist ein leckerer Eisbecher und die Kerle sind der Klecks Sahne obendrauf. Nicht mehr und nicht weniger. Fängt dich einer an zu ärgern, schießt du ihn auf den Mond, der nächste bitte. Lässt dich einer warten, hakst du ihn ab, der nächste bitte. Zeigt dir ein anderer die kalte Schulter, lass ihn stehen, der nächste bitte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ich das als Mann schreiben würde, wäre das Geschrei aber riesengroß. Wenn ich einen Ratgeber für Männer schreiben würde und würde sagen, fängt dich eine Frau an zu ärgern, schießt du sie ab. Der nächste bitte. Lässt dich eine warten, hakst du sie ab. Die nächste bitte. Also wenn ich sowas schreiben würde, dann wäre quasi die Kritik und das Geschrei wirklich groß. So, damit habt ihr es zu tun. Damit habt ihr es zu tun. So, es steht alles bereit, ob du es glaubst oder nicht. Eine Königin bist du jetzt schon. Du bist voller Irrungen und Wirrungen und bist eine Königin. Ein König ist jemand, der einen Überblick über das große Geschehen hat, der sich mit Realität auseinandersetzt. Okay? Das heißt, eine Königin kann nicht sich ihren Irrungen und Wirrungen hingeben. Dann ist sie 2 Minuten Königin und dann ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Also ihr merkt, worauf ich hinaus will. Das hat nichts mit Realität zu tun. Das ist pure Ignoranz der Realität. Sie kann die Realität als solche quasi gar nicht wahrnehmen. Und entscheide dich für ein königliches Leben. Ja, so funktioniert's. Die Männer sollen ja alles zutragen und der Lohn für diese Anstrengung funkelt und glitzert. Wenn ihr mehr und mehr nach den Uschi-Prinzipien lebt, dann wird sich euer Leben Schritt für Schritt nach euren Wünschen verändern. Irgendwie flutscht es besser. Dinge fallen euch zu. Träume erfüllen sich und Menschen jubilieren, wenn sie euch sehen. Ihr wacht auf und werdet zu den klasse Frauen, die ihr bereits seid. Nein. Also wer diese Dinge, die hier stehen, so glaubt, der ist weder eine klasse Frau und war auch nie eine. Endlich erkennt dann die Welt, auch die Welt, was sie an euch hat. Was soll denn die Welt daran erkennen, was sie an jemanden hat, der sich den Irrungen und Wirrungen hingibt und nicht möchte, dass er da in seinen Irrungen korrigiert wird. Erschreckend. Beginnt mit dem ersten Schritt. Lest das Uschi-Prinzip und sucht euch die Vorschläge aus, die euch am ehesten ansprechen und legt los. Experimentiert, spielt mit dem Leben, habt Spaß und probiert Dinge aus, die ihr vielleicht vorher für völlig abwegig gehalten habt und stellt fest, dass die Uschi-Prinzipien funktionieren. Sitzt nicht rum und lamentiert, entscheidet euch für ein königliches Leben und legt los. Ja, also ihr merkt, worauf ich hinaus will, das solltet ihr euch mal anschauen. Und euch mal durchlesen. Ich glaube, ich habe genug zitiert, dass ihr versteht, was mein Punkt ist. Und was die Quintessenz dieser Information ist. Jedenfalls geht es darum, dass sie sich wie eine Königin fühlt und sie muss dafür irgendwie nichts tun. Und letztlich und endlich geht es um Manipulation von Männern, dadurch, dass sie ihre Weiblichkeit einsetzt. Hochinteressant. Ich habe mir das Buch jetzt auch mal bestellt. Wenn ich mal eine ruhige Minute habe, dann werde ich mir das... Diese Dame hat das geschrieben und so bekommen Frauen, was sie wollen. Jeden Mann wegschmeißen, der nicht sofort das macht, was sie will. Hier ist das Buch. Oh, sogar in Glitzer. Wie viele Seiten hatten das? 260 Seiten, gut. Ja, sowas ziehe ich ja in der Regel an 1,5 Tagen durch. Ja, und wenn ihr dann noch, das solltet ihr dann auch überprüfen, wenn ihr das Buch findet bei eurer potenziellen Frau, Freundin, im Regal und dann kommt noch so eine Rezension, also so eine Bewertung. Ich hatte es vor Jahren von einer Freundin geschenkt bekommen, ein Trainingsbuch für intellektuelle Frauen darin, mal andere Denkens- und Verhaltensweisen auszuprobieren. Locker, lustig geschrieben, begeistert es mich noch immer. Diese Kopie ist zum Ausleihen an meine Freundin. So, ich muss der Ehrlichkeit halber sagen, es gibt auch Frauen, die sagen, richtig dämlich. Muss man den Frauen auch zugestehen, solche gibt es halt auch. Aber viele ticken halt nach diesem Uschi-Prinzip. Und da glaubt der Mann halt, er hat seine Frau im Griff, während sie ihn bloß uschit. Also jeder glaubt, er hat da irgendwas im Griff. Wer hat eigentlich was im Griff? Ich würde sagen, sehr oft hat die Frau die ganze Sache im Griff. Und ja, das wollte ich euch einfach mal vorstellen. Ich denke, das ist eine interessante Geschichte. Ich habe mir jetzt meinen Instagram-Account gemacht. Also wenn ihr wollt, ich werde das mal hier unten im Video in der Infobox verlinken. Folgt mir auch auf Instagram, dann haben wir auch die Möglichkeit, wenn dieser Channel mal irgendwie, wir wissen ja alle, wie es läuft, nicht mehr da sein sollte, sind wir trotzdem noch da und können so in Kontakt bleiben und ich kann euch auf dem Laufenden halten. Ich hoffe, ihr fandet das interessant, lasst mir ein Like da, schreibt mir wieder was in die Kommentare, abonniert meinen Kanal, da freue ich mich sehr drüber. Und schreibt mir auch mal in die Kommentare, was ihr von folgender Idee haltet. Ich hatte mir überlegt, zum Beispiel jetzt jeden Sonntag ein Red Pill Livestream zu machen. Dann spiele ich ein bisschen von irgendeinem Spiel, das ich gerne spiele, PUBG oder Battlefield 3. Und eigentlich geht es dann darum, dass ich ein bisschen zocke und mich mit euch unterhalten kann. Wenn ihr mir was in den Stream-Chat schreibt, dann können wir so ein bisschen dynamisch miteinander schnacken. Ihr schreibt, ich antworte drauf, ihr könnt mich was fragen und so weiter. Also ich stelle mir das ganz, ganz cool vor. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Leute, ich danke euch. Bis bald. Tschüss.